Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute, die prägnante Stimme aus dem Hintergrund, der amerikanische Sänger David Crosby. Am Mikrofon ist Thomas Elbert. Birds mit Everybody's Been Burned, einem Song aus der Feder von David Crosby. Und wie er im Booklet der CD-Box Voyage schreibt, der erste, auf den er wirklich stolz war. Und ich muss sagen, da hört man seine späteren Kompositionen, vor allen Dingen seine Gitarrenarbeit, schon gut raus. David Crosby ist ein passionierter Segler und viele seiner Songs haben die Symbolik des endlosen Ozeans und das Motiv des Reisens auf dem Wasser. Er selbst sagt, dass ihn die Konfrontation mit dem riesigen Ozean immer wieder zurück auf den Boden der Tatsachen gebracht hat. Nichtsdestotrotz sind viele seiner Songs auf seinem Segler entstanden, wie der folgende hier, den er live zusammen mit Graham Nash spielt, The Lee Shore. It's older than you know. some careless way. Forgot it long ago. When I awoke this morning, dove beneath my floating home, down below her graceful side. Watch the sea fish run. There I heard a story from the sailors of the Santa Maria. There's another island, it's a day's run away from here. It's empty and free. Venezuela, there's nothing more to see than 100,000 islands flung like jewels upon the sea for you and me. Sunset smells of dinner. The women are calling on me to end my tales. But perhaps I'll see you the next quiet place. I'll furl my sail. Wieder ein Song von Crosbys erstem Soloalbum If I Only Could Remember My Name. Sein Soloalbum Thousand Roads, das in den 90ern erschien, enthielt eine längst überfällige Zusammenarbeit David Crosby und Joni Mitchell. Der Song Yvette in English klingt allerdings wie David Crosby singt Joni Mitchell, und es ist unschwer herauszuhören, dass Crosby die späten Werke von Joni Mitchell nahezu verehrt. Hören wir Crosby mit Yvette in English. Sideways like a cat, sidelong glances but a wary little strain. She sticks in his mind like that. Say it, have ever an allumette with her lips wrapped around a cigarette. If that in English say please have that little bit of instant bliss. Struggling with a foreign tongue, reaching for words and drawing blanks, a loud mouth is stricken deaf and dumb. Strong on the left bank. If I were a painter, Picasso said, I'd paint this girl from top to head. If it in English, say, please have this little bit of instant blue. Nocturne tips and spills, and move along nights in the spreading stain. New chills, new thrills for the old uphill battle. How did he wind up here again? Walking, talking, touched and scared. Question her own word. Her cigarette burns her fingertips. It falls like fireworks. She curses it. Sweetly in English, she says, please have this little bit of instant bliss. Instant bliss. Ich muss es immer wieder sagen, Crosbys erstes Soloalbum ist ein Meilenstein für die, die sich immer mehr für die Hintergründe fernab der Hits von Crosby, Stills, Nash & Young interessiert haben. So auch sein eigener Sohn James Raymond, den Crosby und seine damalige Freundin Ende der 60er Jahre zur Adoption freigaben und der ohne das Wissen aufwuchs, wer sein wirklicher Vater war. Jahrzehnte später kam es dann ans Tageslicht. Inzwischen war Raymond selbst Musiker geworden und hat sich mit diesem Wissen, ganz besonders mit Crosbys erstem Album beschäftigt und sich selbst in jedem Akkord herausgehört. Song with No Words, auch zu finden auf der 3-CD-Box Voyage von David Crosby. Ich habe gerade den Crosby-Sohn James Raymond erwähnt und es kam dann zu einem späten Zusammentreffen zwischen biologischem Vater und Sohn, nachdem Crosby eine Spenderleber transplantiert worden war, die sein Leben rettete. Dieses Treffen führte zu der Bandgründung von CPR. Das mittlere P steht für Jeff Penner, einem langjährigen musikalischen Wegbegleiter von James Raymond. Hier sind CPR, deren Bandgeschichte fast spannender ist als ihre Musik mit Rusty and Blue. How can I sweep these words into a cluster? Put them in a pile like feathers on your floor. Voyages and sea forests, deep blue and rusty. Soul in a satchel, leave them by your door. People's lives fascinate me all my life, all my life. I wanted to understand. Got the moon in his eye. He comes here to visit, and he wears a disguise. And I wonder if he's looking for friends or for truth. I think he's calling for some that telephone booth. And the smiling woman answers. She defeats fear with her eyes. She thinks life's fine, so I think she's wise. And my heart wants to give her a gift so grand that it will speak for me and tell her just where I stand. And I stand on a pillar, that I live, some I live twice. And I have all these feathers and leaves on my floor that I don't want just blowing around loose anymore. And I'm peeling you together, rummage and fetch. Bring shells to the surface and show them to you. Gifts from the seafloor, rusty and blue. David Crosbys erstes Soloalbum If I Only Could Remember My Name war geprägt von heftigen Drogenexzessen, deren Grund wohl auch mit der plötzliche tödliche Autounfall seiner damaligen Freundin Christine war. Und Crosby hat bei einem Stück ihren Geist beschwört und kann uns heute noch nur mit seiner Stimme die Gänsehautschauer über den Rücken jagen. Beim Song I Swear There Was Somebody Here gibt's nur Crosbys Stimme auf mehreren Spuren und ganz viel Hall. Where Will I Be, David Crosby, zu finden auf Voyage, der CD-Box. Man hat schnell den Eindruck, dass es sich bei Crosby-Songs immer um ruhige, melancholische Stücke handelt. Doch es gibt auch aggressivere Songs, wie dieser hier vom 75er-Album Wind on the Water, Crosby Nash mit Low Down Payment. Oh, to give. And you can drive it out of here. All you do is find a gear that will not go in. Crosby Box Voyage enthält auch einige unveröffentlichte Songs und Versionen, die sehr interessant sind. So gibt es eine Aufnahme nur von David Crosby und Stephen Stills, wo sie zusammen den Song Long Time Gone spielen. Und das klingt ganz anders als in der späteren Crosby, Stills, Nash & Young Version. Ursprünglicher und vielleicht auch irgendwie näher am eigentlichen Song. To be a long time gone, and it appears to be a long night for the dawn. You can't smell something burning. Oh, David Crosby hat viele andere Musiker gerade mit seinen frühen Stücken inspiriert und beeindruckt. Einige von ihnen sind erfolgreicher geworden als Crosby selbst. David Gilmour von The Pink Floyd zum Beispiel oder Phil Collins, mit beiden hat Crosby mittlerweile zusammengearbeitet. Doch die fruchtbarste Kooperation über Dekaden gab es mit Graham Nash. Ja, selbst heute touren die beiden Oldies noch durch die USA und machen Alt-Hippies und vielleicht auch deren Kinder mit ihrer Musik glücklich. Vom 75er Album Wind on the Water to the Last Whale und das Titelstück. Da, da. Down, down, down, down, down, down, down. Wer selbst Gitarre spielt und immer schon mal wissen wollte, wie eigentlich genau Crosbys Gitarre beim Song Guinevere gestimmt ist, der wird im Internet fündig. Tabulaturen inklusive. Auf Voyage gibt's dann auch eine andere, ältere Version von dem Song, die Crosby mit komplett anderen Musikern eingespielt hat. Eine klasse Aufnahme und definitiv besser zum Üben. Like you. Das war es auch schon fast im Soundcheck, in dem es um die Musik von David Crosby ging. Ich hoffe, das Hören hat Ihnen Spaß gemacht. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Wooden Chips von Crosby, Stills, Nash. Thomas Elbern war am Mikrofon und der sagt jetzt schon mal Tschüss. Something everybody everywhere does in the same sister than mine.